Erster Jesus beendete seine Reden. Er ging von Galiläa weg. Er kam nach Judäa, über den Jordan. Zweiter, viele Menschen folgten Jesus. Dort heilte er sie. Dritter, Pharisäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihn prüfen. Sie fragten, darf ein Mann seine Frau aus jedem Grund verlassen? Vierter, Jesus antwortete, habt ihr nicht gelesen? Gott schuf Mann und Frau am Anfang. Fünfter, Gott sagte, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Er wird bei seiner Frau bleiben. Die zwei werden dann eins sein. Sechster, sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht trennen. Siebter, sie fragten Jesus, warum sagte Mose, man soll einen Scheidebrief geben? Dann darf man die Frau verlassen. Achter, Jesus sagte, Mose erlaubte euch, eure Frauen zu verlassen. Das war wegen eurer harten Herzen. Aber am Anfang war es nicht so. Neunter, ich sage euch, wer seine Frau verlässt und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Das gilt nicht, wenn die Frau untreu war. Zehnter, die Jünger sagten zu Jesus, wenn das so ist, ist es nicht gut zu heiraten. Elfter, Jesus sagte zu ihnen, nicht jeder versteht dieses Wort. Nur die, denen Gott es gibt. Zwölfter, es gibt Männer, die so geboren sind. Es gibt Männer, die von Menschen so gemacht wurden. Es gibt Männer, die sich selbst so gemacht haben für Gottes Reich. Wer es verstehen kann, soll es verstehen. Dreizehnter, dann brachten Leute Kinder zu Jesus. Sie wollten, dass er sie segnet und betet. Aber die Jünger schimpften mit den Leuten. Vierzehnter, Jesus sagte, lasst die Kinder kommen. Haltet sie nicht von mir fern. Denn Gottes Reich gehört solchen Kindern. Fünfzehnter, er legte den Kindern die Hände auf. Dann ging er weiter. Sechzehnter, ein Mann kam zu Jesus. Er fragte, guter Lehrer, was muss ich tun? Ich will ewiges Leben haben. Siebzehnter, Jesus sagte, warum fragst du mich nach dem Guten? Nur Gott ist gut. Wenn du leben willst, halte die Gebote. Achtzehnter, der Mann fragte, welche Gebote? Jesus sagte, du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Neunzehnte, Ehre Vater und Mutter. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Rasse 20. Der junge Mann sagte, all das habe ich getan. Was fehlt mir noch? 21. Jesus sagte, wenn du perfekt sein willst, verkaufe alles. Gib das Geld den Armen. Dann hast du einen Schatz im Himmel. Danach komm und folge mir. 22. Der junge Mann hörte das. Er ging traurig weg. Er hatte nämlich viel Besitz. 23. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich sage euch, ein reicher Mensch kommt schwer in Gottes Reich. 24. Ich sage euch noch einmal, ein Kamel geht leichter durch ein Nadelöhr. Ein reicher Mensch kommt schwerer in Gottes Reich. 25. Die Jünger hörten das. Sie waren sehr erstaunt. Sie fragten, wer kann dann gerettet werden? 26. Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich. 27. Petrus antwortete Jesus, wir haben alles verlassen. Wir sind dir gefolgt. Was bekommen wir dafür? 28. Jesus sagte zu ihnen, ich sage euch, ihr seid mir gefolgt. In der neuen Welt wird der Menschensohn auf seinem Thron sitzen. Ihr werdet auch auf 12 Thronen sitzen. Ihr werdet die 12 Stämme Israels richten. 29. Wer Häuser oder Familie oder Felder verlässt für mich, bekommt viel mehr. Er wird auch ewiges Leben bekommen. 30. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein.